sich aus vibrierenden Molekülen und Atomen zusammensetzen. Ich wusste auch, dass unsere Atmosphäre ständig durch Ströme kosmischer Strahlen bombardiert wird. Teilchen von hoher Energie, die beim Durchdringen der Luft vielfache Zusammenstöße erleiden. Ich sah förmlich, wie aus dem Weltraum Energie in Kaskaden herabkam und ihre Teilchen rhythmisch erzeugt und zerstört wurden. Ich sah die Atome der Elemente und die meines Körpers als Teil dieses kosmischen Energietanzes. So der Physiker Frithjof Capra in seinem neuesten Buch Das Tao der Physik. In diesem Buch, wie auch schon in seinem vor einigen Monaten erschienenen Bestseller Wendezeit, propagiert der in Berkeley lehrende Physiker die Kommunion mit dem Kosmos. Für die Alternativbewegung, so der Spiegel, gilt Capra als der Verkünder einer Zukunftsgesellschaft, in der die Menschen in ganzheitlicher Übereinstimmung mit sich, der Natur und dem Kosmos leben werden. Alles heutige Unheil, atomare Rüstung, Umweltkatastrophen, Arbeitslosigkeit, das Elend der dritten Welt, führt der populäre Physiker auf das alte Weltbild zurück. Verantwortlich für dieses Weltbild sei der französische Philosoph des 17. Jahrhunderts, René Descartes. Ein anderer Physiker, bewanderter in der Geistesgeschichte der letzten Jahrhunderte, sieht nicht in Descartes, sondern in Friedrich Nietzsche den größten Propheten des 20. Jahrhunderts. In seiner Aufsatzsammlung Wahrnehmung der Neuzeit nennt Karl Friedrich von Weizsäcker Nietzsche einen Seismographen des 20. Jahrhunderts. Weizsäcker zitiert die berühmten Sätze aus einer der letzten Schriften des Philosophen. Ich kenne mein Los. Es wird sich einmal an meinem Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen. An eine Krisis, wie es keine auf Erden gab. An die tiefste Gewissenskollision, an eine Entscheidung heraufbeschworen gegen alles, was bis dahin geglaubt, gefordert, geheiligt worden war. Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Denn wenn die Wahrheit mit der Lüge von Jahrtausenden in Kampf tritt, werden wir Erschütterungen haben, einen Krampf von Erdbeben, eine Versetzung von Berg und Tal, wie dergleichen nie geträumt worden ist. Der Begriff Politik ist dann gänzlich in einen Geisterkrieg aufgegangen. Alle Machtgebilde der alten Gesellschaft sind in die Luft gesprengt. Sie ruhen allesamt auf der Lüge. Es wird Kriege geben, wie es noch keine auf Erden gegeben hat. Erst von mir an gibt es auf Erden große Politik. Weizsäcker bemerkt, dass sich die Prophezeiungen Nietzsches in den beiden Weltkriegen nur angedeutet haben. Seine apokalyptischen Visionen sind noch oder gerade erst jetzt zum integralen Teil unserer politischen und geschichtlichen Existenz geworden. Im Zusammenhang mit Nietzsches Aktualität sagt Weizsäcker einige Sätze, die auch auf die Alternativbewegungen und ihre neuen Heilsverkünder anwendbar wären. Die meisten heutigen Kulturkritiker würden eine nietzschische Skepsis seelisch nicht ertragen, nicht überleben. Es war eine Zeit lang bequem, sich durch Hitler, der gewiss ein Produkt des von Nietzsche deklarierten Geisterkriegs war, freizuhalten von der Notwendigkeit, Nietzsches Gedanken zu durchdenken. Mit der erneuten Verschärfung der Kulturkrise wird das unmöglich. Warum ist das Verständnis von Nietzsches Philosophie so wichtig gerade heute? Gibt es in der Neuzeit eine Kontinuität in der Philosophie von Descartes bis zu Nietzsche? Und schließlich, in welchem Zusammenhang steht die neuzeitliche Philosophie mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt? Auf diese Fragen hat in einer Zeitspanne von 4 Jahrzehnten der Philosoph Karl Löwe zu antworten versucht. Es ist vielleicht kein Zufall, dass seine Werke gerade jetzt, 11 Jahre nach seinem Tod, neu aufgelegt werden. Denn auch ihn haben einige der Kritiker der Industriegesellschaft plötzlich entdeckt, auch wenn er zu den konservativen Philosophen des 20. Jahrhunderts gehörte. Doch leben wir in Zeiten, in denen gerade das Konservative einen neuen, vorher unbekannten Reiz bekommen hat. Karl Löwith wurde 1897 in München geboren. Nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg begann er das Studium der Philosophie und Biologie an der Münchner Universität. In seiner kurzen Autobiografie schreibt er, dass die Unruhen der Münchner Räterepublik ihn nach Freiburg vertrieben haben. Die Flucht vor der Politik ist eines der charakteristischen Merkmale dieses Philosophen. Während einige seiner bedeutendsten Fachkollegen wie Herbert Marcuse, Hannah Arendt, Max Horkheimer von den revolutionären Ereignissen nach dem Ersten Weltkrieg tief beeinflusst wurden, hat sich Löwith immer der Politik entzogen. In Freiburg studierte er bei Edmund Husserl und lernte dessen Assistenten Martin Heidegger kennen. Die Beziehung zwischen Löwit und Heidegger gehört zu den interessantesten Kapiteln der deutschen Philosophie im 20. Jahrhundert. Diese besondere Beziehung schildert Löwit im zweiten Band seiner jetzt veröffentlichten gesammelten Schriften. Heidegger wurde zu seinem geistigen Führer, bei ihm habilitierte er sich 1928 in Marburg. Ein Jahr vorher entdeckte er Karl Marx, dessen Frühschriften damals gerade erschienen waren. Für Löwit bestand die revolutionäre Bedeutung des jungen Marx darin, dass er das Ende der Philosophie proklamiert hatte. 1935 musste Löwit wegen seiner jüdischen Abstammung aus Deutschland emigrieren. Er ging nach Rom, wo er eine der bis heute maßgeblichen Nietzsche-Interpretationen veröffentlichte. Das war in den 30er Jahren, als Nietzsche im Dritten Reich sehr populär war, auch von großer politischer Bedeutung. In Japan, wo er anschließend bis 1941 lehrte, erschien sein schon klassisches Werk Von Hegel zu Nietzsche. Ein halbes Jahr vor Pearl Harbor kam er nach Amerika, wo er 1949 seine wichtigste philosophische Arbeit veröffentlichte, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie. Das Buch könnte auch von Jesaja bis Marx oder von Augustinus bis Hegel heißen, denn es schildert den Weg des abendländischen Denkens von den jüdischen Propheten und den ersten christlichen Philosophen bis zu den deutschen idealistischen und revolutionären Denkern des vorigen Jahrhunderts. Doch Löwits Ausgangspunkt ist auch in diesem Buch, wie in all seinen anderen, Friedrich Nietzsche. Nietzsche muss, Löwit zufolge, Ausgangspunkt jeglicher Rekapitulation der jüdisch-christlichen Überlieferung sein, weil er ihr radikalster Kritiker und Zerstörer ist. Nietzsches Diagnose seines Zeitalters lautet: Gott ist tot, der christliche Glaube ist erloschen, nichts ist mehr wahr, alles ist erlaubt, der europäische Nihilismus ist ausgebrochen. Nietzsches Therapie lautet: Nach 2000 Jahren Christentum, nach 2000 Jahren Wiedernatur, nach 2000 Jahren der Lüge muss man zu den griechisch-römischen Werten zurückkehren, die das Christentum zerstörte, um sich fest zu etablieren. Der europäische Nihilismus wird, wenn überhaupt, nur durch eine totale Umwertung aller jüdisch-christlichen Werte überwunden werden. In Nietzsches Umwertung aller jüdisch-christlichen Werte sieht Löwit die Fundamente für eine Rückkehr zur Weltlichkeit und zum Naturbild der Antike. Diese radikale Kritik Nietzsches an der Tradition stellt den Kern von Löwits eigener Philosophie dar. Wenn der Glaube an Gott als Schöpfer der Welt nicht mehr lebendig ist, dann kommt es ausschließlich auf den Glauben an die ewige Welt an. Wenn die Welt nicht mehr als eine Schöpfung aus dem Nichts aufgefasst wird, dann hat sie ihren Ursprung in der Natur. Eine Natur, die nicht von Gott geschaffen wurde, sondern eine sich selber bewegende und ursprüngliche ist. Diese Natur ist ewig, sie hat keinen Anfang und kein Ende. Zu diesem antiken Weltbild gehört auch der Glaube, dass der Mensch nicht von einem übernatürlichen und überweltlichen Gott geschaffen wurde, sondern dass er von Natur und von der Welt ist. Gegenüber der ewigen natürlichen Welt ist der Mensch ein endliches Wesen, ohne Sinn und Ziel. Seine zufällige und rätselhafte Existenz findet nach Nietzsche keine Lösung außerhalb des ewigen Ganzen des von Natur aus Seienden. Die Frage, die hinter Löwits Werk Weltgeschichte und Heilsgeschehen steht, ist die: Wird der moderne Mensch den Tod Gottes ertragen können? Wird er es vermögen, in einem ziellosen und sinnlosen Kosmos zu leben? Nietzsche beschrieb die Krankheit des modernen Menschen so: Ich sah eine große Traurigkeit über die Menschen kommen. Die Besten wurden ihrer Werke müde. Eine Leere erging, ein Glaube lief neben ihr. Alles ist leer, alles ist gleich, alles wahr. Wohl haben wir geerntet, aber warum wurden alle Früchte uns faul und braun? Was fiel vom bösen Monde bei der letzten Nacht hernieder? Umsonst war alle Arbeit. Gift ist unser Wein geworden. Böser Blick senkte unsere Felder und Herzen gelb. Trocken wurden wir alle. Alle Brunnen versiegten uns, auch das Meer wich zurück. Aller Grund will reißen, aber die Tiefe will nicht schlingen. Ach, wo ist noch ein Meer, in dem man ertrinken könnte? So klingt unsere Klage hinweg über flache Sümpfe. So traurig und so krank sind die modernen Menschen, Nietzsche zufolge, weil sie eine 2000-jährige Illusion verloren haben, die Illusion des Christentums, dessen Größe darin bestand, dass es den Menschen ein Wozu und ein Wohin geben konnte. Es erweckte in den Menschen den Glauben an eine fortschreitende Geschichte, an deren Anfang der Sündenfall und an deren Ende die Erlösung standen. Von den Propheten bis zu Marx und von den Kirchenvätern bis zu Hegel bewährte sich dieser Glaube an die Geschichte als Heilsgeschehen, als sinnvoller Prozess, als beständiger Fortschritt zu einer besseren Welt, die dem Menschen nicht mehr fremd sein, in der er seine Entfremdung von der Welt überwinden würde. Doch für Nietzsche wie für seinen Schüler Löwit gibt es keinen Fortschritt in der Geschichte, sondern die Geschichte ist gleich der Natur, die ewige Wiederkunft des Gleichen. Erst wenn die Menschen sich zu diesem Schicksal bekennen, erst dann werden sie von ihrem Nihilismus geheilt sein. Nietzsche formuliert seine dionysische Sicht der Welt und der Geschichte folgendermaßen. Alles geht, alles kommt zurück. Ewig rollt das Rad des Seins. Alles stirbt, alles blüht wieder auf. Ewig läuft das Jahr des Seins. Alles bricht, alles wird neu gefügt. Ewig baut sich das gleiche Haus des Seins. Alles scheidet, alles grüßt sich wieder. Ewig bleibt sich treu der Ring des Seins. In jedem Nu beginnt das Sein. Um jedes Hier rollt sich die Kugel dort. Die Mitte ist überall. Krumm ist der Pfad der Ewigkeit. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert hat Nietzsche die Europäer vor eine existenzielle Entscheidung gestellt. Nihilismus oder Rückkehr zur antiken Lebensauffassung. Doch für den Philosophen Löwit ist Nietzsche selber noch integraler Teil der gleichen jüdisch-christlichen Tradition, die er radikaler als jeder Denker vor und nach ihm bekämpft hat. Denn Nietzsche hat seine eigene Philosophie als Vorspiel zu einer Philosophie der Zukunft aufgefasst und sein philosophisches System im Begriff des Willens zur Macht zusammengefasst. Die Griechen, so Löwit, befassten sich weder mit der entfernten Zukunft, noch bedurften sie eines besonderen Willens zur Macht, um den ewigen Kreislauf des Kosmos zu bejahen. Nietzsche dagegen stehe noch ganz im Bann des christlichen Denkens, wenn er die ewige Wiederkunft als einen schrecklichen Gedanken bezeichne. Die Griechen mussten sich nicht mühen, um, wie Nietzsche, das Schicksal zu lieben. Sie nahmen das Schicksal als naturgegeben, das heißt als heilig hin. Weder versuchten sie es zu verneinen, wie die jüdisch-christliche Tradition, noch es ekstatisch zu bejahen, wie Nietzsche und seine philosophischen und politischen Schüler im 20. Jahrhundert. Die Haltung der Griechen zu Natur und Schicksal verdeutlicht Löwit in einem Vortrag, den er vor 20 Jahren unter dem Titel »Das Verhängnis des Fortschritts« gehalten hat. Prometheus will die Menschen durch den Raub des Himmelsfeuers erlösen. Doch nicht nur vermag er sie nicht zu erlösen, er selbst wird von Zeus gefesselt und bestraft. Löwit schreibt, die Griechen haben im Prometheus-Kult den Raub des Himmelsfeuers im Mythos des gefesselten Prometheus gesühnt, weil sie ein tiefes Gefühl dafür hatten, dass dieser Raub des Feuers den Menschen mit einer Macht versah, die der stärksten Bindung bedurfte, um den Menschen nicht zum Verderben zu werden. In diesem Mythos bekundet sich eine heilige Scheu vor jedem Eingriff in die Mächte der Natur, in den physischen Kosmos, den die Griechen im Unterschied zu den Gemächten des Menschen, als etwas Göttliches empfanden. Die Übermenschen, die Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen und des Willens zur Macht erfüllen und dadurch die Europäer vom Nihilismus erlösen sollten, entsprachen ganz sicher nicht dem Mythos des gefesselten Prometheus, vielmehr einem Entfesselten, welcher in der westlichen Philosophie von Descartes und Bacon bis zu Marx und Nietzsche dominant blieb. Trotz aller Kritik an Nietzsche sieht Löwit in ihm den letzten großen Philosophen des Abendlandes. Im Verhältnis zu seinen Zeitgenossen war er ein Unzeitgemäßer. Als Philosoph eines ganzen Zeitalters war er seiner eigenen Zeit überlegen. Als Liebhaber der Weisheit war er auch ein Liebhaber der Ewigkeit, denn Weisheit, so Löwit, kann man nicht mit historischen Maßstäben messen. Weil er, trotz aller Philosophie der Zukunft, kein Ideologe geworden, sondern Philosoph geblieben ist, konnte an Nietzsches Namen keine politische Bewegung anknüpfen, wie an den Namen von Karl Marx. Wenn Nietzsche für Löwit der letzte große europäische Philosoph war, so ist Marx für ihn der große Rebell gegen die gesamte philosophische Tradition, gerade weil er als erster Philosoph des Abendlandes die jüdisch-christliche Tradition zu verwirklichen suchte. Für Marx war Hegel der Vollender des europäischen Geistes. Nach Hegel konnte es für Marx keine Philosophie mehr geben. Man musste mit der philosophischen Tradition brechen und zur gesellschaftlichen Praxis übergehen, um hier die Philosophie zu verwirklichen. Alles kam jetzt auf die revolutionäre Praxis an und die Theorie musste sich ihr unterwerfen. Wäre aber Marx nur der genuine Schüler Hegels, so hätte er niemals die Welt tatsächlich verändert. Marx' welthistorische Bedeutung lässt sich auf die jüdisch-christlichen Grundlagen seines Denkens zurückführen. Darin, dass er Marx als Vollender der jahrtausendealten jüdisch-christlichen Überlieferung gedeutet hat, liegt die Originalität Karl Löwitz. Nicht als Philosoph, sondern als alttestamentarischer Prophet habe Marx die weltumfassende Bewegung, die mit seinem Namen untrennbar verknüpft ist, zustande gebracht. Denn das Kommunistische Manifest nur eine wissenschaftliche Analyse der Geschichte der Menschheit als Geschichte ihrer Klassenkämpfe gewesen wäre, hätte es nie diese weltweite Resonanz erreichen können. Weil es aber ein prophetisches und mythisches Manifest sei, konnte es, so Löwit, die Emotionen der Massen erwecken. Der Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat sei nicht nur ein Klassengegensatz, sondern der Antagonismus zwischen den Kindern des Lichtes und den Kindern der Finsternis. Der Kampf zwischen diesen beiden Lagern sei das letzte Gericht, in dem die Ausbeuter als Sünder bestraft und die Ausgebeuteten, die von der Sünde der Ausbeutung frei sind, belohnt werden. Als Geschichte der Ausbeutung stand die bisherige Weltgeschichte im Zeichen der Erbsünde. Das Proletariat sei für Marx das auserwählte Volk, welches die Menschheit von dem radikal Bösen der Geschichte erlöst. In seinem Buch Weltgeschichte und Heilsgeschehen schreibt Löwit: Die wirklich treibende Kraft hinter dieser Konzeption ist ein offenkundiger Messianismus, der unbewusst in Marx eigenem Sein wurzelt. Wenn er auch als emanzipierter Jude des 19. Jahrhunderts entschieden antireligiös und sogar antisemitisch war, so war er doch ein Jude von alttestamentarischem Format. Der alte jüdische Messianismus und Prophetismus, den 2000 Jahre ökonomischer Geschichte vom Handwerk bis zur Großindustrie nicht verändern konnten, und das jüdische Bestehen auf unbedingter Gerechtigkeit, sie erklären die idealistische Basis des historischen Materialismus. Der historische Materialismus ist Heilsgeschichte in der Sprache der Nationalökonomie. Was eine wissenschaftliche Entdeckung zu sein scheint, ist vom ersten bis zum letzten Satz von einem eschatologischen Glauben erfüllt. Es ist nicht möglich, die Vision der messianischen Berufung des Proletariats wissenschaftlich zu beweisen und Millionen von Anhängern durch eine bloße Feststellung von Tatsachen zu begeistern. Durch die Enthüllung der theologischen Fundamente der Philosophie von Marx und Hegel, von Descartes und Bacon, will Löwit dem heutigen Leser zeigen, wie mächtig die religiöse Überlieferung auch noch in einem sogenannten säkularisierten, entheiligten und entzauberten Zeitalter ist. Nicht die biblische Religion sei die Illusion gewesen, sondern dass man an den Fortschritt hatte glauben können, ohne religiös motiviert zu sein. Die Macht der Religion über das Bewusstsein der neuzeitlichen Philosophie und somit auch über unser Bewusstsein offenbare sich am deutlichsten in unserem Verhältnis zur Natur und zur Geschichte. Schon die Trennung zwischen Natur und Geschichte sei biblischen Ursprungs. Im Gegensatz zu den Griechen sahen die Juden die Natur nicht als heilig an, sie sahen nicht den Logos des Kosmos, die Ordnung und Harmonie der Welt als maßgebend zur Beurteilung der menschlichen Angelegenheiten. Für die jüdischen Propheten war die Geschichte des Volkes Ausdruck des göttlichen Willens. Wenn die Propheten auf die Geschichte ihres Volkes zurückblickten, dann sahen sie keine Zufälle, sondern ein vorbestimmtes Schicksal, welches weit davon entfernt war, naturgegeben zu sein. Denn das Schicksal des jüdischen Volkes war völlig verschieden von dem anderer Völker. Es machte seine Besonderheit unter den Völkern aus. Diese Verbundenheit zwischen den Juden und ihrem Gott fängt für die Propheten mit dem Ruf Abrahams aus Ur in das verheißene Land an, mit dem Exodus aus Ägypten. Höhepunkt dieses Verhältnisses ist die Übergabe des Gesetzes auf dem Sinai. Angesichts dieses unerschütterlichen Glaubens an die Auserwähltheit des Volkes spielen empirische Tatsachen keine Rolle. Die Katastrophen, die Israel durch fremde Mächte erlitt, verstärkten nur den Glauben an die Absichten Gottes mit seinem Volke. Der gleiche Gott, der durch feindliche Mächte sein Volk bestrafte, würde sein Volk wieder befreien. Dazu Löwit. Die Möglichkeit eines Glaubens an eine göttliche Planung welthistorischer Schicksale beruht auf diesem Glauben an ein heiliges Volk von universaler Bedeutung. Denn nur Völker, nicht Individuen, sind das eigentliche Subjekt der Geschichte. Und nur ein heiliges Volk steht mit dem Herrn des Heilsgeschehens unmittelbar in Verbindung. Für das Christentum kommt es nicht mehr auf das Heil des Volkes an, sondern auf das Heil jeder einzelnen Seele. Für Augustinus sind die politischen Geschehnisse dieser Welt unwichtig. Entscheidend ist die Annahme oder Ablehnung der christlichen Botschaft. Denn nicht die Größe von Reichen bestimmt die Geschichte, sondern die Erlösung und Verdammung in der Zukunft. Die Reiche dieser Welt wurden, nach Augustinus, durch den Brudermörder Kain gegründet. Der Gottesstaat jedoch durch seinen ermordeten Bruder Abel. Das Ziel der gläubigen und reuigen Seele ist die unermüdliche Pilgerschaft zum Gottesstaat. Nur der Gottesstaat verheißt die Hoffnung, während die Reiche dieser Welt eine hoffnungslose Aufeinanderfolge der Sünde und des Todes sind. Dennoch haben die weltlichen Reiche einen Sinn. Sie wurden von Gott eingerichtet, um die Menschen durch Leiden zu erziehen. Sinnvoll wird der gesamte Geschichtsverlauf durch die Erwartung des letztendlichen Triumphes des Gottesstaates über das Reich der sündigen Menschen. Die Suche nach einem Sinn und Ziel der Geschichte ist für den Philosophen Karl Löwit sowohl der Motor des Fortschritts, wie sie zugleich zur totalen Entfremdung des Menschen von der Welt und der Natur führt. Die Hinwendung der jüdischen Propheten und der christlichen Philosophen zur Geschichte sei zugleich eine Abwendung von der Natur. Wer die Geschichte zu einem göttlichen Schauplatz macht, zu einem Heilsgeschehen, der entheiligt die Natur, die zur bloßen Außenwelt wird. Wer die Vernunft in der Geschichte sucht, der wird keinen Sinn mehr in der ewigen Ordnung und Harmonie des Kosmos finden. Während für die Griechen die ewige Weltordnung das Erstaunlichste war, ist für Augustinus das Erstaunlichste er selbst, seine eigene Seele. Wenn die Natur nicht mehr der Mittelpunkt des Seins ist, sondern der Mensch zum Zentrum der Schöpfung wird, dann sucht er in seinen eigenen Taten den verborgenen Sinn seines Daseins in der Welt. Dann wird Geschichte zum Heilsgeschehen. Die Weltgeschichte als Heilsgeschehen hat aber, so Löwit, zu einem Fortschritt geführt, welcher der Menschheit zum Verhängnis geworden ist. Karl Löwits Verdienst war es, dass er, noch bevor es eine ökologische Bewegung gab, die geistesgeschichtlichen Wurzeln unserer heutigen Krisen aufgedeckt hat. Auch wenn wir Löwits Therapie nicht annehmen, so zwingt er uns doch, über die Selbstverständlichkeiten unserer Kultur nachzudenken und ihre Selbstverständlichkeit anzuzweifeln. Sollten wir von einem Philosophen mehr fordern? NDR 3 mit der Bibliothek. Unter dem Titel »Das Verhängnis des Fortschritts« sprach Thomas Rothstein über den Philosophen Karl Löwit. Die Sprecher waren Henry Kielmann und der Autor. Die auf 9 Bände angelegte Gesamtausgabe der Schriften Löwits erscheint derzeit in der Metzlerschen Verlagsbuchhandlung Stuttgart. Zuletzt erschien Band 2, Löwits Hauptwerk, Weltgeschichte und Heilsgeschehen.